Bayern 2 Radiotexte. Mit Judith Heidkamp und mit Frau Dr. Feldhüter. Der Apotheker vom Blauen Engel hat eine jüdische Frau und ich fand, dass man eigentlich sein Geschäft boykottieren müsste. Da aber seine Apotheke gestern Nachtdienst hatte, wurde er diesmal verschont. Ja, der Boykott war schön. Leider gibt es hier nur 3 jüdische Geschäfte. Wie herrlich muss es erst in Berlin und den anderen Hauptstädten gewesen sein. Ich musste lachen wie ein Kind, als von den Flugzeugen die vielen weißen Zettel geflattert kamen, die zum Boykott aufforderten. Nein, Sie machen keine sympathische Bekanntschaft heute Abend. Sie lernen Frau Dr. Feldhüter kennen, obwohl sie ist nicht Frau Doktor, sie nennt sich nur so, als Arztfrau. Sie lebt 1933/34 in einem kleinen Städtchen am Bodensee und ist besonders stolz auf ihre Tochter, die vor kurzem in die NSDAP eingetreten ist. Frau Dr. Feldhüter schmunzelt gern über die angeblich drolligen, tatsächlich gewalttätigen Aktionen von SA und SS. Von sich selbst würde sie sicher sagen, sie könne keiner Fliege was zuleide tun. In den Radiotexten am Donnerstag heute eine spezielle Rollenprosa. Der Monolog einer Frau, die wie so viele Deutsche 1933/34 ihr Fähnchen nach dem neuen faschistischen Wind hängt und vor sich selbst jede Menge Rechtfertigungen dafür findet. Auch dafür, sich zu bereichern, koste es andere, was es wolle. Ein sehr böser und entlarvender Text ist das also, Teil des Romans »Unsere Töchter, die Narzinen«, in dem auch noch 2 andere Mütter mit jeweils eigener Perspektive zu Wort kommen. Verfasst zu der Zeit, in der er auch spielt, 1934, und geschrieben von einer erbitterten Gegnerin der Nationalsozialisten, Herminia zu Mühlen. In der Weimarer Republik war sie bekannt als Rote Gräfin. Sie flüchtete 1933 aus Deutschland nach Österreich und kämpfte von dort mit ihren Mitteln, den Worten, gegen das NS-Regime. Auf die Bemerkung eines österreichischen Zeitungsredakteurs hin, sie möge doch lieber Humoriges verfassen, sei sie erzürnt nach Hause gegangen und habe dann innerhalb von 3 Wochen »Unsere Töchter, die Narzinen« geschrieben. So ist es dem Kommentar in der vor kurzem erschienenen Werkausgabe zu entnehmen. Das Buch ist ein politisch klar verorteter Thesenroman und bleibt als solcher literarisch auch etwas holzschnittartig. Besonders aber ist, dass die Autorin eine rein weibliche Perspektive auf den sich ausbreitenden Nationalsozialismus gewählt hat. Die 3 Mütter stammen aus verschiedenen sozialen Schichten und jede hat eine Tochter, die zu den Nazis gegangen ist, also Nazine wurde, eine Sprachschöpfung der Autorin. Annette Paulmann von den Münchner Kammerspielen liest in dieser Ausgabe der Radiotexte am Donnerstag Ausschnitte aus dem Monolog der bürgerlichen und hemmungslos opportunistischen Frau Feldhüter. Im Buch macht man darüber hinaus Bekanntschaft mit der Gräfin Agnes, einer Aristokratin wie Herminia zu Mühlen, die aber wie diese die bösartige Ideologie des Nationalsozialismus durchschaut hat und sich mit ihrer Nazitochter überwirft. Und dann ist da Kathi, die Arbeiterin, immer schon klassenbewusst und solidarisch. Sie kann ihre Tochter Toni auf die Seite des Widerstands zurückholen. Ein aus NS-deutscher Sicht unverschämter Roman also, der auch zu kleineren diplomatischen Verwicklungen führte. Verkauft werden konnte er nur kurze Zeit. Er erschien 1934 zunächst als Vorabdruck in der Saarbrückener Zeitung Deutsche Freiheit, im noch nicht ans Deutsche Reich angegliederten Saarland, und dann 1935 als Buch im Wiener Xur Verlag. Doch schon nach ein paar Wochen wurde »Unsere Töchter, die Narzinen« in Österreich verboten. In der vor kurzem im Schollnei Verlag herausgekommenen Werkausgabe zur Mühlen, Herausgeber Ulrich Weinziel, ist er wieder enthalten, wie viele andere Romane, Erzählungen und Feuilletons dieser ungewöhnlichen Autorin. Geboren 1883, entstammte Herminia zur Mühlen dem österreichisch-ungarischen Hochadel. Sie schloss sich der kommunistischen Bewegung an, distanzierte sich aber später von der KPD. Den Zweiten Weltkrieg überstand sie in der Tschechoslowakei und in England. Danach wollte man von ihr, wie von so vielen anderen exilierten Schriftstellerinnen und Schriftstellern, nichts mehr wissen. 1951 starb sie verarmt in Hertfordshire. Im Monolog der Martha Feldhüter zeigt sie uns jetzt auf böse, satirisch zugespitzte Weise ein Bild der weiblichen Mitläuferin im NS-Staat. Annette Paulmann liest aus Herminia zu Mühlens Roman Unsere Töchter, die Nazinen. Mein lieber Mann, mein guter, kluger Arthur, wie recht hat er doch mit seinem Abwarten gehabt. Nur wer sich in Demut und Geduld in Gottes Ratschlüsse fügt, wird belohnt. Schon hier auf Erden. Ich habe ja nie was vom Leben verlangt. Mir hat es immer genügt, einen braven Mann und eine gehorsame Tochter zu haben, mein bescheidenes Heim, das ich mit so viel Liebe und Freude besorgt habe. Ich war nie wie andere, die große Ansprüche ans Leben stellen. Und eben deshalb darf ich mich jetzt, da alles so herrlich gekommen ist, mit gutem Gewissen freuen. Es ist eine Lust zu leben, ein Glück, das uns allen vergönnt wurde, das Werden des neuen Deutschland zu schauen, das Erwachen einer Nation. Oh, wie schön war heute der Gottesdienst. Ich traf die Frau Major vor der Kirche und sie hat mich zum ersten Mal seit unserer Bekanntschaft schon von Weitem gegrüßt, ohne meinen Gruß abzuwarten. Mein lieber Mann und meine gute Lieselotte waren mit mir in die Kirche gekommen. Und der Pastor predigte so schön und erhebend über die Mission der deutschen Christen. Ich musste mir mehr als einmal die Augen wischen. So rührend waren seine Worte. Er sprach auch von der Sendung der deutschen Frau und Mutter, die allen als leuchtendes Beispiel vorangehen muss. Und ich fand mich wieder in seiner beredten Schilderung dieser hehren Gestalt. Die schmucken Uniformen der SA und der SS verliehen allem eine wundervolle Feierlichkeit. Ich fühlte aufrichtige Liebe für diese tapferen Burschen, die jahrelang verfolgt und von den Feinden Meuchlings überfallen und ermordet worden sind und die nun endlich als Sieger vor uns stehen. Ich musste auch an den Samstag vor einer Woche denken, an den Judenboykott, wie die SA vor dem Warenhaus aufmarschierte. Übrigens habe ich mir vor einer Woche doch noch dort ein neues Sommerkleid gekauft. Die Preise waren dermaßen niedrig, dass es eine Sünde gewesen wäre, es nicht auszunützen. Der Besitzer hatte, feig, wie nun die Juden schon einmal sind, alle Rollläden heruntergelassen. Nur ein Ausläufer hatte sich verspätet und versuchte, unbemerkt aus dem Gebäude herauszugelangen. Aber unsere wackeren SA-Leute erwischten ihn und er erhielt eine tüchtige Tracht Prügel. Es war ein drolliger Anblick. Unter der Menge erkannte ich auch diese verrückte Claudia. Sie stand da, wie zu Stein erstarrt, totenblass. Neben ihr war diese schreckliche Toni, die ich immer nicht leiden konnte. Sie hielt Claudia am Arm fest. Einmal sah es aus, als wollte Claudia vorstürzen, aber Toni zog sie fort. Schrecklich sind diese Aristokratinnen, degeneriert, nervenschwach. Nicht einmal eine harmlose Balgerei können sie mit ansehen. Überhaupt, diese Claudia. Sie dürfte gar nicht in der Partei sein. Sie soll in der Nervenheilanstalt etwas mit einem jüdischen Arzt gehabt haben. Ich habe bereits dafür gesorgt, dass die Sache bekannt wird. Wir brauchen keine Frauen, die so schamlos sind, mit Fremdstämmigen zu... Es ist mir auch unverständlich, wie ein deutscher Mann eine Jüdin heiraten kann. Der Apotheker vom Blauen Engel hat eine jüdische Frau und ich fand, dass man eigentlich sein Geschäft boykottieren müsste. Da aber seine Apotheke gestern Nachtdienst hatte, wurde er diesmal verschont. Ja, der Boykott war schön. Leider gibt es hier nur 3 jüdische Geschäfte. Wie herrlich muss es erst in Berlin und den anderen Hauptstädten gewesen sein. Ich musste lachen wie ein Kind, als von den Flugzeugen die vielen weißen Zettel geflattert kamen, die zum Boykott aufforderten. Aber ich empfand auch ein leises Gefühl des Stolzes. Sogar die Lüfte sind uns untertan. Uns. Wie schön ist es doch, sich eins mit dem ganzen Volke, mit allen Schichten zu fühlen. Ein einiges Deutschland, das geschlossen gegen den inneren und den äußeren Feind steht. Und all das verdanken wir unserem großen Führer. Sein Bild hängt in unserer Wohnstube und ich kann mich nicht satt sehen an den durchgeistigten, edlen Zügen. Ein Mann des Volkes, kein Kaiser, kein Fürst, ein schlichter Mensch, der es so weit gebracht hat. Das ist ja eben die Kraft des deutschen Volkes, dass es immer und immer die wahre Größe erkennt, auch wenn sie im schlichten Gewand auftritt. Ich habe ja nie den Kreis der Frau Major begriffen, der den Ex-Kaiser verherrlichte. Ich war stets eine gute Republikanerin. Freilich, nicht in der alten, der zusammengebrochenen Republik. Hat es mich doch vor den Sozialdemokraten ebenso gegraut wie vor den Juden. Entzückend war auch die Idee mit dem Sichtvermerk. Das hätte den Herren Juden so passen können, ins Ausland zu entwischen und ihr gestohlenes Geld mitzunehmen. Uns zu berauben, die wir ihnen Jahrhunderte hindurch Gastfreundschaft bezeugt haben. Nur bei einem hätte ich gern gesehen, dass er ins Ausland flieht. Beim Dr. Bär. Sein Haus ist wirklich hübsch und hat eine so gute Lage. Und jetzt, da mein geliebter Arthur sozusagen den ganzen Gau beherrscht, als Arzt selbstverständlich, hätten wir uns dieses Haus gut leisten können. Ich weiß, dass es dem Dr. Bär nahegelegt wurde, die Stadt zu verlassen. Doch kümmerte er sich nicht darum. Mich regt das furchtbar auf. Aber Arthur beruhigte mich. Wenn er die Krankenkassenpatienten verliert, sagte er, so wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als das Haus aufzugeben. Wer hat denn heute den Mut, zu einem jüdischen Arzt zu gehen? Das stimmte auch. Nach dem 5. März war unser Sprechzimmer immer ganz voll. Endlich hatten die Menschen erkannt, wer der bessere Arzt ist. Zum Dr. Bär gingen nur noch ein paar schäbige Proleten und diese dumme Gräfin Agnes. Aber auch bei der wird schon etwas nicht stimmen. Man kennt ja die Tugend dieser Aristokratinnen. Ihre Männer können sie nicht befriedigen und dann ist so ein jüdischer Hauslehrer da. Na, man kann sich ja das Ergebnis denken. Ich habe ja immer gefunden, dass die Gräfin Agnes nicht wie eine echte Deutsche aussieht. Deshalb weigerte ich mich seit Jahren, mit ihr zu verkehren, obgleich sie ihr Möglichstes tat, um sich mit mir anzufreunden. Ja, also, das Haus. Ich wurde immer ungeduldiger, denn schließlich schickt es sich nicht, wenn ein Mann wie mein Arthur, der eine führende Rolle spielt, in einer jämmerlichen Fünf-Zimmer-Wohnung lebt. Mir selbst war es ja ganz gleichgültig. Aber ich musste für Arthur und Lieselotte sorgen. Außerdem, ich bin ja immer viel zu weichherzig und gut gewesen, hätte dem alten Dr. Bär wirklich etwas zustoßen können. Es ist nicht immer möglich, den berechtigten Zorn der deutschen Volksseele zu bändigen. Ich schrieb an ihn, mit der Maschine und ohne Unterschrift, ich gehöre nicht zu den Menschen, die ihre Güte vor der ganzen Welt verkünden, und machte ihn auf die Gefahr aufmerksam, die ihm drohte. Es musste ja aufreizend wirken, dieser Jude, der eines der schönsten Häuser der Stadt bewohnt. Ich schrieb mehr als einmal, und auch einige andere Freunde taten es. Doch schienen die Briefe keine Wirkung zu haben. Ende März wurden dem Dr. Bär die Fensterscheiben eingeschlagen. Ein dummer Jungstreich einiger übermütiger lieber Burschen, die aus lauter Lebenslust nicht recht wissen, was sie anfangen sollen. Ich habe ja so viel Verständnis für die Jugend. Ich musste lachen, als ich es erfuhr. Wenige Tage später begann man von Konzentrationslagern zu sprechen. Ich war begeistert. Unsere Revolution geht nicht barbarisch vor, wie es die russische getan hat. Wir morden nicht. Wir bringen sogar unsere Feinde in Sicherheit und ermöglichen ihnen, umzulernen. So etwas wäre bei keinem anderen Volk möglich. Selbstverständlich wurden im Ausland Gräuelnachrichten verbreitet. Wir Deutschen sind ja immer bei allen verhasst gewesen. Und schließlich ist es ja auch verständlich, hat doch kein Volk je eine so hohe Kulturstufe erreicht wie wir. Aber ich staunte ja dennoch über die Unverschämtheit, mit der wir angegriffen wurden. Natürlich von den ausländischen Juden. Die drohten mit einem Boykott deutscher Waren. Kann man sich so etwas in unserem Jahrhundert vorstellen? Ein Boykott? Etwas dermaßen Barbarisches, das Existenzen ruiniert und zahllose brave Menschen zur Verzweiflung treibt? Freilich brauchten wir uns keine Sorgen zu machen. Unsere Führer wachen ja über unser Wohl. Ich zitierte Arthur einen Vers eines echt deutschen Dichters, der das wunderbar schön gesagt hat. Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land. Leider war mir der Name des Dichters entfallen. Es wird wohl Arndt gewesen sein. Arthur lächelte und meinte, »Du hast ganz recht, aber ich würde diese Verse lieber nicht vor anderen zitieren.« Ich fragte nicht, weshalb. Ich weiß ja, dass mein geliebter Arthur immer recht hat. Ich wusste es schon vor vielen Jahren, als ich gerade ihn erwählte. Und wie selig war ich, als ich ein Kind unter dem Herzen trug. Die Krönung unserer Liebe. Meine kleine Lieselotte, die mir nie einen Kummer bereitet hat. Meine schöne Tochter, die seit einer Woche Braut ist. Die Braut des jungen Barons Helsdorf, der wahrscheinlich Gauleiter werden wird. Es ist eine Freude, das Glück des Brautpaares zu sehen. Lieselotte und Eberhard dürften Anfang Mai heiraten und fürs Erste zu uns ziehen. Wir haben dann ja schon genügend Platz für zwei Familien. Und dieser Gedanke bringt mich zum Haus des Dr. Bär zurück. Der eigensinnige alte Mann wollte sich nicht helfen lassen. Und seine ebenso eigensinnigen Krankenkassenpatienten gingen noch immer zu ihm, wenngleich SA-Männer vor dem Haus postiert waren und alle mit großer Höflichkeit darauf aufmerksam machten, dass Dr. Bär Jude sei und Deutsche sich von arischen Ärzten behandeln lassen sollten. Sogar am Tage des Boykotts hatte einer der Bootsmänner, ein Kommunist, die Frechheit, zum Dr. Bär zu gehen, um sich bei ihm einen eitrigen Finger behandeln zu lassen. Aber der Kerl kam ebenso schön an wie der Ausläufer des jüdischen Warenhauses. Dass es Ärger ausging, war ja nicht die Schuld der SA-Männer. Woher hätten die armen Burschen auch wissen können, dass der Bootsmann herzkrank aus dem Kriege zurückgekommen war und nicht einmal ein bisschen Prügel vertrug? Natürlich erschraken sie fürchterlich, als er auf einmal ganz steif und starr auf der Erde lag und nicht mehr zu Bewusstsein kam. Sie trugen den Toten in Dr. Bärs Haus zurück und irgendein hergelaufener kommunistischer Provokateur legte einen Zettel auf die Brust des Toten mit der Inschrift »Herr Dr. Bär, so ergeht es Ihren Patienten.« Dann schellten sie an der Tür und gingen fort. Natürlich war der Mann an Herzschlag gestorben und wäre höchstwahrscheinlich auch ohne die paar Hiebe auf der Straße zusammengebrochen. Gott hat jedem Leben sein Ziel gesetzt. Und für den Bootsmann hatte eben die letzte Stunde geschlagen. Vielleicht hätte er, wenn mein Arthur ihn behandelt hätte, länger gelebt. Denn der Dr. Bär war nun schon an die 70 und so ein alter Mann weiß manchmal nicht mehr recht, was er tut. Dass er nicht bei klarem Verstand war, bewies er ja auch noch am gleichen Tag. Als Arthur abends heimkam, sagte er zu mir, »Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, Martha. Wir können schon nächste Woche in Dr. Bärs Haus einziehen.« Ich traute meinen Ohren nicht. »Wirklich?«, fragte ich. »Gibt der eigensinnige Alte doch nach?« Und dann befiel mich eine Sorge. »Aber seine Frau? Vielleicht bleibt sie noch länger hier?« Arthur schüttelte den Kopf. »Unbesorgt, du kannst schon morgen mit dem Packen beginnen.« »Ja, aber wie ist das so plötzlich gekommen?« Dr. Bär und seine Frau haben sich vor 2 Stunden erschossen. »Ich hab dir immer gesagt, Arthur, die beiden waren in der letzten Zeit nicht mehr ganz normal.« Und dann überwältigte mich die Freude. »Das schöne Haus, endlich eine Wohnung, die deiner würdig ist, Arthur. Wir werden nur etwas mehr Möbel brauchen, ein Salon, ein neues Speisezimmer und ein Arbeitszimmer für dich, mit Eichenholzmöbeln.« Arthur nickte, dann sagte er, »Es ist nicht notwendig, dass die ganze Stadt von dem Selbstmord erfährt. Wir wollen das Andenken des alten Mannes nicht herabsetzen. Schließlich war er mein Kollege. Ich habe die Erklärung abgegeben, dass er beim Reinigen seines Revolvers verunglückt ist und dass seine Frau aus Verzweiflung über seinen Tod Selbstmord begangen hat. Das macht sich besser.« »Mein guter Arthur, wenn ich bedenke, was der Jude ihm Jahre hindurch angetan hat. Und nun ist er noch um seinen Ruf besorgt.« Aber Arthur war immer so, herzensgut, rücksichtsvoll. eine Seele von einem Menschen. Lieselotte kann auf ihren Vater und ich auf meinen Mann stolz sein. Ich sagte es, Arthur, in der überströmenden Freude meines Herzens, in der Liebe, die ich für ihn empfand, konnte ich die Worte nicht zurückhalten. Er blickte mich lange an. Klänge es nicht lächerlich, ich würde sagen, dass etwas wie Erschrecken über seine Züge huschte. Dann fragte er, »Glaubst du das wirklich?« »Wie kannst du nur so fragen, Liebster? Du weißt doch, dass ich es seit dem ersten Tag unserer Brautzeit gewusst habe.« Arthur lachte, obgleich es doch da gar nichts zu lachen gab. »Ich bin froh, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, Martha. Und bin froh, dass der Alte verreckt ist.« »Ja, Arthur, möge es allen Feinden unseres Vaterlandes so ergehen.« Mir war ganz feierlich zumute. Gott selbst hatte sich in diesem Fall auf meine Seite gestellt. Wer konnte wissen, was für Verbrechen der Dr. Bär in seinem langen Leben begangen hat? Unerlaubte Eingriffe und derlei Dinge. Ich weiß ja, dass er immer gegen den Paragraph 218 war. Nicht wie mein Arthur, dem sogar das keimende Leben immer heilig gewesen ist. Seit dem Tode des Dr. Bär grüßt mich die Gräfin Agnes überhaupt nicht mehr. Aber die wird schon noch klein werden, genau wie die Frau Major, die noch nie so liebenswürdig zu mir gewesen ist wie jetzt. Es wirkt fast wie Angst. Doch wovor sollte sie sich fürchten? Sie hat einen Sohn beim Stahlhelm, und der Stahlhelm gehört doch zu uns. Natürlich schadet es gar nicht, wenn diese feinen Damen ein wenig bescheidener werden. Wir haben die Macht errungen in vielen heißen Kämpfen, in langen, qualvollen Jahren. Selbstverständlich stehen nun wir an erster Stelle. Ich merke das jetzt immer. So oft ich ein Geschäft betrete, kommen die Leute gelaufen und es ist ein Getue um mich wie nie zuvor. Nur der Apotheker vom Blauen Engel macht ein mürrisches Gesicht. Ich ginge ja nicht in sein Geschäft, wenn der andere Apotheker französischen Puder hätte. Aber so bin ich gezwungen, bei diesem Demokraten, diesem Mann, einer Jüdin einzukaufen. Der Besitzer der Seeapotheke machte mir und meinem Mann natürlich Vorwürfe. Aber warum hat er keine besseren Waren im Geschäft? Man muss doch mit der Zeit gehen. Selbstverständlich bin ich für die Autarkie. Das Volk muss den Grundbesitz unterstützen, auch wenn die Nahrungsmittel dadurch etwas teurer werden. Wahrer Patriotismus fordert immer Opfer. Und wir Deutschen waren ja seit jeher eine opferfreudige Nation. Früher bin ich immer über die Schweizer Grenze gegangen. Etwas konnte man ja jedes Mal herüberschmuggeln und wir mussten doch sparen. Jetzt jedoch hat Arthur es mir verboten. Dabei ist es eine Frechheit, was die Bauern für Milch und Butter und Eier verlangen. Aber denen wird das Handwerk auch noch gelegt werden. Die Hauptsache ist, dass wir die Juden aus der deutschen Wirtschaft ausschalten. Dann wird alles gleich billiger werden. Wenn ich bedenke, wie diese Bärs gelebt haben. Ein eigenes Haus, 8 Zimmer. Und die Mädchen haben sie noch immer nach dem alten Tarif bezahlt, den heutzutage ja kein Mensch mehr gibt. Wo käme man denn dahin? Außerdem muss man dem Hauspersonal den Standpunkt klar machen. Wir sind die Herren. Die anderen haben sich zu fügen. Was unser neues Haus anbelangt, hatte ich für den Salon eine so sinnige Idee. Ich wollte ihn schwarz-weiß-rot tapezieren und auch die Einrichtung in diesen uns Deutschen so teuren Farben halten. Aber Lieselotte lachte mich aus. Das arme Kind hat keinen Sinn für Innendekoration. Und Arthur schob die Brauen hoch und meinte, »Lieber nicht, Martha.« Ich würde an deiner Stelle eine neutrale Farbe wählen. Trotzdem wird mein Salon entzückend. Altdeutsch, mit Butzenscheiben. Und im Erker werde ich ein Spinnrad aufstellen. Als Symbol trauter deutscher Häuslichkeit. An der Wand soll ganz groß das Bild des Führers hängen, in Gold gerahmt. Nur mit dem Bücherschrank habe ich meine Last. Es heißt, dass alle zersetzenden, fremdrassigen, undeutschen Bücher verbrannt werden sollen. Und nun weiß ich noch nicht, welche Bücher unter diese Kategorie fallen. Selbstverständlich die jüdischen Autoren. Doch sollen auch einige Christen, verjudete Christen, dazugehören. und auch unsittliche Bücher. Obwohl Hans-Heinz Evers herrlicher Roman Alraune ebenfalls verbrannt wird? Ich muss ja zugeben, dass er ein wenig gewagt ist. Dennoch schildert er so wunderschön die verderbten Sitten gewisser, zweifellos jüdischer Großstadtkreise. Man kann so viel aus dem Werk lernen. Ich habe es schon 5-mal gelesen. Eigentlich muss ja die reine deutsche Frau wissen, welche Gefahren ihrer Unschuld und der Unschuld ihrer Töchter drohen. Wie kann sie sich sonst schützen? Aber jetzt ist es für immer vorbei mit dieser Sittenverderbnis. Unsere Führer wachen über die Keuschheit der heranwachsenden Jugend. Die geile Jazzmusik wird verboten und durch Richard Wagners Werke ersetzt. Die herrliche urdeutsche Revolution ist nicht nur etwas Äußerliches. Nein, sie dringt auch in die Seelen ein und reinigt sie von allem Bösen. Jetzt wirke ich mit meinem langen Haar nicht mehr altmodisch und brauche auch nicht länger diese schrecklichen, kurzen Röcke zu tragen. Nach einem gewissen Alter werden die Beine ja doch dicker und es ist besser, sie zu verdecken. Außerdem wirken, das habe ich immer wieder gesagt, die kurzen Röcke direkt unanständig. Das sagte auch neulich der Herr Pastor zu mir. Wir hatten eine wundervolle, erhebende vaterländische Feier. Aus München war der Hauptmann Röhm gekommen, der eine erschütternde Ansprache an unsere Jugend hielt. Er sprach zu den jungen Menschen wie ein treu besorgter Vater. Und mir traten die Tränen in die Augen, als ich sah, mit welch liebevollen Blicken er die Jünglinge betrachtete. Aus seinen Worten und seiner ganzen Art strömte eine rührende Herzlichkeit. Wohl uns, dass unsere Jugend solche Führer und Erzieher besitzt. Die Jugend der anderen Länder kann uns um sie beneiden. Ich weiß nicht, weshalb meine Lieselotte während der ganzen Rede mit dem Lachen kämpfte, aber sie ist eben noch jung und übermütig. Übrigens bin ich jetzt mit ihr außerordentlich zufrieden. Sie fügt sich in allem den Wünschen ihres lieben Vaters. Und er und ich, wir beide sind ja so glücklich über ihre Verlobung. Mein künftiger Schwiegersohn, der Baron Helsdorf, ist ein reizender, feinfühlender Mensch und hat einen goldenen Humor. Unlängst beim Abendessen schilderte er uns, wie es in den Konzentrationslagern zugehen würde. Die Asphaltliteraten, die Parteibonzen der Kommunisten und der Sozialdemokraten, die Juden, die unsere Gastfreundschaft nicht zu würdigen verstanden haben, werden ertüchtigt. Sie werden turnen und exerzieren müssen. Er spielte uns eine ganze Szene vor, wie ein alter, dicker Jude zu turnen versucht. Lieselotte und ich lachten Tränen darüber. Es war aber auch wirklich zu drollig. Sie sind bei den Radiotexten am Donnerstag auf Bayern 2. Der Roman »Unsere Töchter, die Nazinen« hielt den Mitläufern des Nationalsozialismus einen entlarvenden Spiegel vor, wie in diesem Ausschnitt zu hören, der uns in die bösartigen Gedankengänge der Frau Dr. Feldhüter führt. Ein Roman von 1934, verfasst von der Schriftstellerin Herminia zur Mühlen, die aus dem Exil gegen die Nazis kämpfte. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt zeigte sie sehr deutlich, wie Unrecht, Bereicherung und Gewalt des NS-Regimes auch von Durchschnittsbürgern wahrgenommen und unterstützt wurden. Das Argument, davon habe man ja nichts gewusst, will sie von Anfang an widerlegen. Es liest Annette Paulmann in der Regie von Irene Schuck. Überhaupt gibt es trotz dem hehren Ernst dieser Tage immer wieder allerlei, das einen zum Lachen bringt. So neulich, als sie den sozialdemokratischen Bürgermeister zwangen, mit der Hakenkreuzfahne durch die Straße zu marschieren. Ich gönnte es ihm. Seine Frau war nach dem Umsturz so unliebenswürdig zu mir. Der Bürgermeister schnitt ein Gesicht wie ein kranker Affe. Und wenn er stehen blieb, erhielt er von unserer braven SA einen gutmütigen kleinen Hieb. Dann lief er immer ein paar Schritte und die Jungens bogen sich vor Lachen. Am folgenden Tag hieß es, man habe bei ihm hochverräterische Dokumente gefunden und er sollte verhaftet werden. Aber da war unser Bürgermeister mit einem Mal verschwunden. So sind diese Herrschaften. Sie haben nicht für einen Heller Mut. In der ganzen Stadt wurde herumgeredet, wo er wohl sein könne, denn die Schweizer Grenze war streng bewacht. Ich habe so meinen Verdacht. Es gibt nur einen Menschen, der ihn versteckt haben kann. und ich sagte zu meinem künftigen Schwiegersohn, dem Baron Helsdorf: An eurer Stelle würde ich bei der Gräfin Agnes Saldern Haussuchung halten. Ich weiß genau, dass diese Frau eine wütende Feindin unserer Bewegung ist. Es geht bei ihr so weit, dass sie mich nicht einmal mehr grüßt. Außerdem habe ich den Verdacht, dass sie jüdische Ahnen hat. Mein künftiger Schwiegersohn, der Baron Helsdorf, war hoch erfreut über meinen Rat. Er ging selbst mit 4 SA-Leuten Haussuchung machen. Später schilderte er uns die ganze Begebenheit. Die Gräfin Agnes empfing selbst die Leute. Sehr ruhig, sehr gelassen und furchtbar hochmütig. Sie saß in einem großen Lehnsessel und betrachtete alle durch ihr Lorgnon. Mein künftiger Schwiegersohn, der Baron Helsdorf, wollte sie überrumpeln und schrie sie an. »Sie haben den Bürgermeister bei sich versteckt. Geben Sie ihn sofort heraus!« Die alte Dame blickte ihn lange an, dann sagte sie gelassen: »Seit wann haben die Helsdorf vergessen, wie man mit einer Dame umgeht? Dieser Ton ist hier nicht am Platz.« Ein junger, eifriger SA-Mann drängte sich vor. »Her mit dem Bürgermeister, sonst!« Die alte Frau lächelte. »Ach, das ist ja der Hermann, der früher bei den Kommunisten war und wegen Trunksucht aus der Partei ausgeschlossen wurde. Trinken Sie noch immer so viel, mein Sohn?« »Werden Sie endlich unsere Frage beantworten?« brüllte mein künftiger Schwiegersohn, der Baron Helsdorf, die alte Frau an. Es war ja begreiflich, dass er diese Beleidigung eines braven SA-Mannes nicht einfach durchgehen ließ. »Sobald Sie die Frage in einem anständigen Ton an mich richten, werde ich sie beantworten.« Die alte Frau lächelte noch immer, nahm ruhig eine Zigarette aus der Silberdose und entzündete sie. »Wo ist der Bürgermeister?« schrie ein zweiter der SA-Leute. »Der Alfred«, sagte das freche alte Weibsbild. »Ja, der Alfred. Ihre Mutter hat mir oft vorgejammert, was für ein Tunichtgut Sie sind. Erinnern Sie sich noch, wie Sie als Junge bei mir im Garten Äpfel gestohlen haben und ich Sie losbitten musste, damit Sie keine Prügel bekommen?« Mein künftiger Schwiegersohn, der Baron Helsdorf, merkte, dass die Alte sich nicht einschüchtern lasse. Er fragte daher ganz höflich: »Haben Sie den Bürgermeister versteckt? Ich rate Ihnen im Guten, die Wahrheit zu sagen.« Die Alte zuckte die Achseln. »Wir Salderns pflegen nicht zu lügen, Baron Helsdorf. Wir haben auch nie zu den Menschen gehört, die sich einem siegreichen Pöbel anschließen. Bis auf meine Tochter Claudia. Sie wissen ja, dass sie bei ihrer Partei ist. Glauben Sie wirklich, ich würde die Verantwortung übernehmen, den Bürgermeister im gleichen Haus mit meiner Tochter zu verstecken?« Und dann sagte das freche Weibsbild: »Sie können sich setzen, meine Herren, wenn Sie wollen. Sie sind zwar ungebetene Gäste, aber immerhin Gäste. Und wenn der Baron Helsdorf seine Manieren vergessen hat, ich habe es nicht getan.« Mein künftiger Schwiegersohn, der Baron Helsdorf, der sich von den unverschämten Anwürfen der Alten peinlich berührt fühlte, schickte die SA-Leute aus dem Zimmer und blieb mit der Alten allein. »Sagen Sie jetzt endlich die Wahrheit«, herrschte er sie an. Sie betrachtete ihn durch ihr Lorgnon von oben bis unten. Dann sagte sie: »Ihre Mutter war meine Freundin. Ich bin froh, dass sie gestorben ist, ohne diese Schande zu erleben.« Mein künftiger Schwiegersohn, der Baron Helsdorf, konnte sich kaum mehr beherrschen. Er sagte uns, dass er der Alten am liebsten eine heruntergehauen hätte, und weiß Gott, dass sie es verdiente. Er wollte eben energisch gegen die Alte vorgehen, da flog die Tür auf und Claudia stürzte ins Zimmer. »Was wollt ihr von meiner Mutter?« schrie sie. »Nichts, nichts. Wir wollen nur, dass sie den Bürgermeister, den sie versteckt hat, herausgibt.« »Er ist nicht hier«, schrie Claudia außer sich. »Wie könnt ihr wagen, eine alte Frau zu belästigen, ihr zu drohen? Ich bin in der Partei. Ich werde mich beschweren.« Die Alte saß noch immer ganz ruhig da und lächelte. »Wie eine Hexe«, sagte mein künftiger Schwiegersohn, der Baron Helsdorf. »Deine Freunde und Parteigenossen, liebe Claudia«, sagte sie boshaft, »zeichnen sich nicht durch gute Manieren aus.« Mein Schwiegersohn, der Baron Helsdorf, kommandierte seine Leute ab und sie verließen das Haus. Lieselotte lachte, als Eberhard ihr die Geschichte erzählte. Manchmal lacht das arme Kind an der unrechten Stelle, Ich war natürlich tief empört. Wie wagte die Alte sich so gegen unsere brave SA und vor allem gegen meinen künftigen Schwiegersohn, den Baron Helsdorf, zu benehmen? Ich bin auch überzeugt, dass sie trotz allem den Bürgermeister versteckt gehalten hat. Einen Tag nachher fuhr sie in ihrem kleinen Motorboot spazieren. Ihr Gärtner, von dem die ganze Stadt weiß, dass er Kommunist ist, lenkte das Schiff. Sie fuhr an der Schweizer Grenze entlang. Wer weiß, wo das Boot angehalten hat und wer ausgeschifft wurde. Aber sie ist ja so verlogen und heimtückisch, man konnte ihr nichts nachweisen. Und Claudia bedeutet für sie einen Schutz. Diese Claudia, die gehört wirklich nicht zu uns. Man müsste sie aus der Partei ausstoßen. Aber ihr Geliebter gibt es nicht zu. Eine feine Familie. Die Alte beherbergt einen Verbrecher und die Junge, die nicht einmal mehr jung ist, hat einen Geliebten. Da lobe ich mir meine Lieselotte, die immer ein braves Mädchen gewesen ist und nun bald Baronin Helsdorf sein wird. Mein Arthur ist ein vornehmer Mensch. Als ich ihm sagte, dass die Gräfin Agnes bestimmt jüdische Ahnen hat, schüttelte er den Kopf. Sag das nicht, Martha. Ich habe ihren Stammbaum studiert. Reine Arier. Aber wenn dich diese Frage interessiert? Er holte aus dem verschlossenen Schreibtisch eine Menge Papiere hervor. Er hat schon seit Jahren Listen von Leuten aufgestellt, deren Ahnenreihe durch jüdisches Blut befleckt ist. Ich sah mit Freude und Staunen, dass die Urgroßmutter der Frau Major eine getaufte Jüdin war. Und auch bei vielen, die sich jetzt deutsch gebärden, fand man den Rassenmakel. Arthur und ich verbrachten zusammen einen schönen, harmonischen Abend. Ich fühlte mich dermaßen eins mit meinem lieben, klugen Mann. Wie schön ist es doch, wenn Ehegatten die gleichen Interessen und Überzeugungen haben. Wie schön ist es für eine Frau, sich von dem geliebten Mann lenken und führen zu lassen. Und wie glücklich ist der Mann, dem die Frau seiner Wahl Verständnis entgegenbringt. Ich bin wirklich eine glückliche Frau. Die Tage fliegen nur so dahin. Nun ist es bereits der 28. April. Ich habe aber auch schrecklich viel zu tun. Lieselottes Aussteuer muss gekauft werden und außerdem beschäftigt mich die Einrichtung meiner Villa in hohem Maße. Sie wird, Gott sei Dank, viel billiger kommen, als ich erwartet hatte. Zuerst wollte ich sie bei einem Parteigenossen kaufen, aber der brave Mann war dermaßen teuer, dass ich mir die Sache dann doch überlegte. Ich ging eines Abends, als es bereits ein wenig dunkelte, zu der jüdischen Möbelhandlung Kohn und sah mir die Waren an. Eigentlich tat ich es aus Mitleid, denn der alte Kohn ist 75 und was soll ein alter Mann tun, wenn niemand mehr bei ihm kauft? Natürlich versuchte der Jude zuerst, mich zu betrügen. Er verlangte fast ebenso viel wie unser braver Parteigenosse, und das kommt einem Fremdstämmigen doch wahrlich nicht zu. Ich erklärte ihm das sanft, aber entschieden. Es ärgerte mich, dass der Mann meine Güte nicht zu schätzen wusste. »Ich habe immer feste Preise gehabt, Frau Doktor«, sagte er in seiner unverschämten jüdischen Art. »Ja, früher«, meinte ich ganz milde. Ich kann die Möbel nicht billiger hergeben. Da packte mich dann aber doch der Zorn. Wissen Sie nicht, dass jetzt endlich mit den Wucherpreisen aufgeräumt wird, rief ich? Es wäre meine Pflicht, Sie wegen Überschreitung der erlaubten Preise anzuzeigen. Der alte Mann wurde noch kleiner, als er von Natur aus ist. Seltsam. Der liebe Gott selbst hat diese Juden gezeichnet. Sie sind immer klein, haben irgendein Gebrechen, hinken, haben Plattfüße. Wobei mir einfällt, dass ich mir neue Einlagen in meine Schuhe kaufen muss. Nicht etwa, dass ich, Gott behüte, Plattfüße hätte, aber vom vielen Arbeiten habe ich eine kleine Senkung bekommen. Also, der alte Mann stand jämmerlich und zitternd in einer Ecke und starrte mich mit seinen großen schwarzen Augen an. Das rührte mich sehr. Wenn er auch ein Untermensch ist, in der Bibel steht ja, dass der Gerechte sich des Viehs erbarmt. Also, Herr Kohn, sagte ich ermutigend, wir werden uns schon einigen. Ich zahle die Hälfte von dem, was Sie verlangen, und Sie machen dabei bestimmt noch ein gutes Geschäft. Er jammerte noch eine Weile, es war widerlich zu sehen, wie ein Mensch wegen des schnöden Mammons sich aller Würde begab. Dann nickte er. Also gut, Frau Doktor. Auf diese Art bin ich billig zu einer Salon- und einer Speisezimmereinrichtung gekommen und habe außerdem noch ein gutes Werk getan. Damals wusste ich ja noch nicht, dass ich diesen Juden überhaupt nicht würde zahlen brauchen. Er lieferte die Möbel, aber noch ehe ich die Rechnung erhielt, wurde er wegen kommunistischer Umtriebe ins Konzentrationslager gebracht, sodass ich eigentlich meine Einrichtung umsonst bekommen habe. Arthur erzählte ich nichts von der Sache. Er hätte meinen Standpunkt vielleicht nicht begriffen. Meine liebe Lieselotte bekam eine Aussteuer, wie es sich für eine künftige Aristokratin schickt. Selbstverständlich müssen wir, was die Einfachheit des Lebens anbelangt, mit gutem Beispiel vorangehen. Aber eine junge Frau hat dennoch das Recht auf schöne Wäsche und Kleider. Und dass wir jetzt ein Auto besitzen, sind wir Arthurs Stellung schuldig. Vertritt er doch einen Teil des neuen Deutschlands. Da darf er sich nicht lumpen lassen. Das neue Deutschland. Ich kann diese Worte immer nur mit tiefster Ergriffenheit aussprechen. Nun erst weiß ich, was mich all die Jahre hindurch bedrückt und geschmerzt hat. Deutschlands Schmach, Deutschlands Erniedrigung. Aber jetzt ist diese Last von uns abgefallen. Der innere Feind ist vernichtet. Wir sind ein Einigvolk von Brüdern. Die Novemberverbrecher werden zur Rechenschaft gezogen. Was sich unter unsere Fahnen schart, ist das wahre Deutschland. Wir haben den verruchten Klassenkampf aus der Welt geschafft. Am 1. Mai wird ein herrliches Fest alle vereinigen und anstelle der roten Fahnen, die ich immer so sehr gehasst habe, wird über unserer Stadt die Hakenkreuzfahne wehen, dieses deutscheste aller Symbole. Wir werden auch die Arbeiter, die zu uns stoßen, als vollwertige Menschen behandeln. Freilich nur dann, wenn sie erkennen, wohin sie gehören. Es kommen ja manchmal unter der SA Ungebührlichkeiten vor. Als die jungen Burschen neulich Kommunisten jagten, achteten sie gar nicht darauf, dass auch ich mich auf der Straße befand. Und wenn ich nicht schleunigst in ein Haustor geflohen wäre, hätte ich etwas mit dem Gummiknüppel abgekriegt. Ich muss gestehen, dass ich es damals mit der Angst bekam. Es sah aber auch wirklich bedrohlich aus. Etwa 20 Burschen jagten mit erhobenem Knüppel dem Kommunisten nach, der, feig wie alle Marxisten, wie ein Hase davonrannte. Der ganze Platz vor dem See war erfüllt von laufenden, schreienden Menschen. Sobald ich mich jedoch in Sicherheit gebracht hatte, sah alles anders aus. Mein Gott, man muss eben Verständnis für die kochende Volksseele aufbringen. Und eigentlich war es ein drolliger Anblick. Der Kommunist entkam leider. Aber das war nur die Schuld dieser verrückten Claudia, die sich laut schreiend den wackeren Burschen entgegenstellte und etwas von der Würde der Bewegung brüllte. Einen Augenblick machte sie die Jungs stutzig. Und dieser Augenblick genügte, um dem Marxisten einen Vorsprung zu geben. Claudias Geliebter kommandierte die SA-Leute. Er lachte laut über die Aufregung der alten Jungfer und schob sie dann, sanft, aber energisch beiseite, sodass sie gegen eine Hausmauer taumelte. Ich machte mir nachher Gedanken über den Vorfall. Wie kam Claudia dazu, der Gerechtigkeit in den Arm zu fallen? War es möglich, dass diese mannstolle Person auch mit dem Kommunisten etwas hatte? Die Salderns sind katholisch und man kennt ja die Unmoral dieser jesuitisch verseuchten Menschen. So hat zum Beispiel in einer Nachbarstadt ein Pfarrer gewagt, von der Kanzel unseren herrlichen Führer zu beschimpfen. Ein alter Mann, der es wirklich besser wissen müsste. Aber natürlich, diese internationalen Gesellen, die sich von einem Fremden vorschreiben lassen, was sie tun sollen, die in Sünde mit ihrer Wirtschafterin leben, die fast ebenso undeutsch sind wie die Juden. Der Alte sitzt heute im Konzentrationslager und es geschieht ihm ganz recht. Weshalb folgt er nicht dem Beispiel des braven Herrn von Papen, der sich in allem unserem Führer unterwirft? Die Hochzeit soll mit allem Prunk gefeiert werden. Ich habe auch die Frau Major dazu eingeladen. Wenn ich bedenke, wie großartig sie immer mir gegenüber getan hat, so wundere ich mich fast über meinen Langmut. Sie hat auch voller Freude zugesagt. Übrigens wäre um ein Haar nichts aus der Hochzeit geworden. Arthur, mein geliebter Mann, ist wirklich ein Fanatiker. Er scheut nicht einmal davor zurück, das Glück seines einzigen Kindes zu zerstören, wenn es sich um das Wohl der Bewegung handelt. So hat er in alten Papieren entdeckt, dass Eberhards Urgroßvater mütterlicherseits ein getaufter Jude war. Als er es mir mitteilte, war mir zumute, als versinke unter meinen Füßen der Boden. Eberhard, dieser herrliche, urgermanische, blonde Jüngling. Dass so etwas beim Stahlhelm vorkommen kann, ist ja begreiflich, aber bei uns. Ich war verzweifelt, denn schließlich ist Lieselotte an die 30 und früher. Jedenfalls würde sich nicht so bald eine ebenso gute Partie für sie finden. Wir hielten ein Familienrat ab. Eberhard wurde gewissermaßen vor unser Familiengericht gerufen. Dann jedoch löste sich alles in eitel Freude auf. Mein künftiger Schwiegersohn, der Baron Helsdorf, erklärte feierlich, es gäbe im Familienarchiv Briefe, die eindeutig bewiesen, dass in seinen Adern kein Tropfen fremdstämmigen Blutes fließe. Seine Ururgroßmutter habe mit einem Freiherrn Els von Rübernach ein Verhältnis gehabt. Und das Kind, das einzige, das sie geboren hatte, sei die Frucht dieser Liebe gewesen. Mir fiel ein Stein vom Herzen, da er dies erklärte. Und ich empfand tiefes Mitleid mit der armen Frau, die, aus finanziellen Gründen zu der Ehe mit dem Fremdstämmigen gezwungen, den Mut besessen hatte, das adlige Blut der Familie durch einen Ehebruch zu retten. Ich fühlte auch Bewunderung für ihren Heldenmut, denn eigentlich ist Ehebruch eine schwere Sünde. In diesem Fall jedoch war es eine Tat, die nur Lob und Anerkennung verdient. Eberhard war dermaßen über unsere Nachsicht gerührt, dass er alles daran setzte, um Arthurs Wirkungskreis zu vergrößern, was ihm auch gelungen ist. Und ich darf mich ohne Nebengedanken auf die Kinderchen freuen, die meine Lieselotte ihrem lieben Mann schenken wird. Freilich behauptete sie jetzt noch, wie das so viele Mädchen aus Schamhaftigkeit tun, dass sie keine Kinder haben wolle. Aber ihr Vater hat schon erklärt, das ginge nicht an. Die deutsche Frau müsse vor allem Mutter sein. Und jetzt gäbe es keine milden Urteile mehr für jene pflichtvergessenen Weiber, die sich dieser heiligen Pflicht entziehen wollen. Selbst die unehelichen Kinder, sofern sie rein arisch sind, sagte mein großmütiger lieber Mann, müssen ausgetragen werden. Wir brauchen Menschen, viel Menschen. Wozu? Fragte Lieselotte, der bisweilen der Schelm im Nacken sitzt. Wir können doch jetzt schon die Leute nicht beschäftigen. Arthur jedoch lässt in so ernsten, heiligen Dingen nicht mit sich spaßen. Deutschland, erwiderte er hart, braucht wieder ein großes Heer. Es ist die patriotische Pflicht jeder Frau, wenigstens 4 Kinder zu gebären. Das klang ja ganz einleuchtend. Und mir wurde warm ums Herz bei dem Gedanken, dass unsere Enkel ausziehen werden, um den Erbfeind zu schlagen. Das heißt, meine Enkel sollen es nicht. Für die wird sich schon im Hinterland etwas finden lassen. Aber die Arbeiterfrauen dürfen der großen Ehre teilhaftig werden, dass ihre Kinder den Heldentod finden. Ich bin jetzt wirklich die angesehenste Frau in unserer Stadt. Das heißt, ich war es, wie mir dies neulich eine Bekannte erklärt hat, immer schon. »Wir haben Sie stets bewundert, liebe Frau Doktor«, sagte sie zu mir. Aber sie waren so vornehm, so zurückgezogen, so ganz auf Mann und Kind eingestellt, dass wir es gar nicht wagten, uns um ihre Freundschaft zu bemühen. Ich war ein wenig erstaunt. Hatte mir doch mein Friseur erzählt, dass die Frau Notar immer über mich schimpfte. Aber anscheinend wollte er nur Zwietracht zwischen uns sehen. Und selbst wenn es wahr gewesen wäre, so dürfte ich nicht jetzt, in diesen großen Zeiten, kleinliche Rachsucht an den Tag legen. Selbstverständlich behandelte ich die Frau Notar etwas zurückhaltend. Man kann ja auch nicht mit allen Leuten Freundschaft schließen. Aber gutmütig, wie ich nun einmal bin, lud ich sie dennoch zu Lieselottes Hochzeit ein. Sie soll nur zerspringen, die dumme Gans mit ihren 5 Töchtern, wenn sie meine Lieselotte vor dem Altar sieht. Meine Lieselotte, die bald Baronin Helsdorf sein wird. Die 5 hässlichen Töchter der Frau Notar werden keine so gute Partie machen. Also, was ich sagen wollte. Ich werde jetzt umworben und gefeiert, als ob ich Gott weiß, wer wäre. Das heißt, ich bin ja auch wirklich jemand. Ich war von jeher für diese hohe Stellung geboren. Man muss nur Geduld haben. Dann wirft einem der liebe Gott das ersehnte Glück in den Schoß. Wer könnte mir auch meine Stellung streitig machen? Die Gräfin Agnes, die nur bei den gemeinen Leuten beliebt ist? die hat sich durch ihr ganzes Verhalten selbst ausgeschaltet. Und die Frauen der jüdischen Rechtsanwälte, die früher immer so großartig taten, sind jetzt ganz klein und ängstlich geworden. Und die Frau des Warenhausbesitzers hat sich mit ihren Kindern nach Paris verzogen. Natürlich nach Paris, zu den Feinden. Wenn ich mich erinnere, dass sie einmal einen Tee gegeben hat, zu dem ich nicht eingeladen wurde, so brauche ich mich über sie nicht zu wundern. Nicht, dass ich gerne bei einer Jüdin verkehrt hätte, aber als Ärztefrau musste man gewisse Rücksichten nehmen. Und ihr Mann, einer der wenigen reichen Patienten meines Arthurs, war immer kränklich. Wie sich der wohl in Schutzhaft fühlt? Ich weiß nicht. Seitdem alles so herrlich gekommen ist, erscheint mir die Stadt gar nicht mehr so klein. Und auch der See gefällt mir jetzt, da Eberhard uns mit seinem neuen Motorboot darauf herumfährt. Mein schönes Vaterland, du bist das einzige Land, wo das wahre Verdienst belohnt wird und wo, wie es so schön in der Bibel heißt, erstößet die Gewaltigen vom Stuhl und erhebet die Elenden. Unterwegs in den Gehirngängen einer Mitläuferin. Schon 1934 attackierte Herminia zu Mühlen mit dieser satirischen Rollenprosa den Nationalsozialismus. Mit ihrem im Exil verfassten Roman »Unsere Töchter, die Nazinen« griff sie die Bösartigkeit der NS-Ideologie an und das opportunistische Verhalten der Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Sie lässt drei Mütter zu Wort kommen, deren Töchter in den 30er Jahren in die NSDAP eintreten. Andere Figuren stehen für den Gegenentwurf und gehen in den Widerstand. Nachzulesen in der Werkausgabe Herminia zu Mühlen, herausgegeben von Ulrich Weinzierl, die vor kurzem im Schollnei Verlag erschienen ist. Es las Annette Paulmann von den Münchner Kammerspielen, Regie Irene Schuck, Technik Daniela Röder, Bayerischer Rundfunk 2019. Unsere Lesung ist auch im BR Podcast Center zu finden, Stichwort Lesungen. Dort können Sie sämtliche Radiotexte kostenlos abonnieren. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Einen schönen Radioabend wünscht Judith Heidkamp.